Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Im April kam der Sommer. Es war früh. Das Grün explodierte und die Spaziergänge im Bernstorff-Park waren wunderbar. Die Hofdamen mit dem Kind im Wagen folgten ihr. Sie selbst wollte allein gehen und 10 Meter vor dem Gefolge. Nachdem ihr Frau von Plessen genommen worden war, hatte sie keine ihr nahestehende Person mehr haben wollen. Es war ein prinzipieller Entschluss gewesen. Es war am 12. Mai, als sie Struensee im Park traf. Er war stehen geblieben. Er ging allein, er hatte sich angemessen höflich und mit dem kleinen freundlichen, vielleicht ironischen Lächeln auf den Lippen verbeugt, das sie so sehr irritierte und verwirrte. Warum war denn sie, war auch sie stehen geblieben? Weil sie ein Anliegen hatte. Das war der Grund. Sie hatte ein vollkommen legitimes und natürliches Anliegen. Und deshalb war auch sie stehen geblieben und hatte ihn angesprochen. Deshalb war es ganz natürlich, dass sie stehen geblieben war. »Dr. Struensee«, hatte sie gesagt. »Es war doch Struensee, nicht wahr?« Er hatte die kleine Ironie übergangen und nur geantwortet, »Ja, Majestät.« »Es handelt sich um die Pockenimpfung des Kronprinzen. In Kopenhagen gehen die Pocken um. Man sagt, sie seien Spezialist. Aber ich fürchte, ich weiß nicht, ob wir es wagen sollen.« Er hatte sie ernst angesehen. »Es ist kein Fehler, sich Sorgen zu machen.« »Nein?« Die Hofdamen mit dem Kind im Wagen hatten angehalten und warteten in respektvollem Abstand. »Wenn Sie wünschen, königliche Hoheit«, hatte er gesagt, »kann ich eine Impfung vornehmen. Ich glaube, ich habe große Erfahrung darin. Ich habe viele Jahre in Altona geimpft.« »Und Sie sind Wissenschaftler? Wissen alles über das Impfen?« »Ich habe«, antwortete er mit einem kleinen Lächeln, »meine Dissertation nicht über das Impfen geschrieben. Ich habe es nur in meiner Praxis durchgeführt, an einigen tausend Kindern. Meine Dissertation handelt nicht davon.« »Wovon denn?« »Von den Risiken bei falschen Bewegungen der Glieder.« Er schwieg. »Und welche Glieder haben das größte Risiko?« Er antwortete nicht. Was für eine eigentümliche Spannung in der Luft. Sie wusste, dass er unsicher geworden war. Es erfüllte sie mit einer Art von Triumphgefühl. Jetzt konnte sie fortfahren. »Der König spricht gut von Ihnen«, hatte sie gesagt. Er verneigte sich leicht. »Wenn der König einmal zu mir spricht, spricht er gut von Ihnen«, hatte sie präzisiert und es augenblicklich bereut. Warum hatte sie das gesagt? »Wenn er einmal zu mir spricht.« Er verstand natürlich, was sie meinte. Aber es ging ihn ja nichts an. Keine Antwort. »Aber ich kenne Sie ja nicht«, hatte sie in kühlem Ton hinzugefügt. »Nein, niemand tut das. Nicht in Kopenhagen.« »Niemand?« »Nicht hier. Haben Sie andere Interessen als die Gesundheit des Königs?« Er schien jetzt neugieriger zu sein, als sei die Unnahbarkeit durchbrochen, und er sah sie zum ersten Mal intensiv an, als sei er gerade aufgewacht und sehe sie. »Philosophie«, hatte er gesagt. »Aha. Und sonst?« »Und Reiten.« »Ah«, hatte sie gesagt, »reiten kann ich nicht.« »Man kann Reiten lernen.« »Schwer?« »Allerdings«, hat er gesagt, »aber fantastisch.« Jetzt, dachte sie, jetzt ist dieses kurze Gespräch allzu schnell, allzu intim geworden. Sie wusste, dass er das Verbotene gesehen hatte. Sie war sich ganz sicher. Plötzlich war sie wütend auf sich selbst, weil sie selbst ihn dahin hatte lenken müssen. Er hätte es selbst sehen sollen, ohne Hilfe, wie die anderen. Sie wandte sich zum Gehen, dann blieb sie stehen, drehte sich um und fragte schnell, »Sie sind ja ein Fremder am Hof.« Es war keine Frage. Es war eine Feststellung, es sollte ihn einordnen. Und da hatte er, wie eine Selbstverständlichkeit, ganz und gar natürlich, die absolut richtigen Worte gesagt, ja, wie Sie, Majestät. Da hatte sie sich nicht mehr zurückhalten können. Wenn es so ist, hatte sie schnell und ausdruckslos gesagt, müssen Sie mir das Reiten beibringen. Graf Ransau, der einmal vor nur einem Jahr gegenüber Guldberg die Bemerkung hatte fallen lassen, der deutsche Arzt Struensee sei ein geeigneter Leibmedikus für den König, konnte die Situation nicht mehr richtig einschätzen. Er hatte das eigenartige Gefühl, dass sie außer Kontrolle geraten war. Entweder war alles sehr gut gegangen, oder er hatte sich in der Beurteilung seines Freundes und Jüngers Struensee geirrt. Dieser befand sich immer in der Nähe des Königs, schien jedoch sonderbar passiv zu bleiben. So nah bei der Majestät, aber um die beiden herum dieses Schweigen. Es hieß, Struensee öffne jetzt die Post des Königs, sortiere sie nach Wichtigkeit und schreibe die Entwürfe für die Dekrete des Königs. Was war dies, wenn nicht eine Andeutung von Macht? Nicht nur eine Andeutung. Er hatte deshalb Struensee gebeten, einen Stadtspaziergang mit ihm zu machen, um die Situation bezüglich der Impfungsangelegenheit zu erkunden. So hatte er sich ausgedrückt. Die Impfungsangelegenheit war, fand er, ein geeigneter Anknüpfungspunkt, um die alte Intimität mit seinem Freund wiederherzustellen. Eine Pockenepidemie kann sich am Hof ausbreiten, hatte Ransau gesagt. Sie kann eindringen, uns wehrlos machen. Trotz der dänischen Verteidigungsmacht, hatte Struensee gesagt. Trotz der großen Aufwendungen für das Heer. Der Kronprinz muss geschützt werden, hatte Ransau kühl erwidert, da er nicht der Meinung war, dies sei ein Thema für Scherze. Ich weiß, hatte Struensee daraufhin schnell und anscheinend abwehrend geantwortet. Die Königin hat mich bereits darum gebeten. Ich werde es tun. Ransau hatte es fast die Sprache verschlagen. Doch er hatte sich gefasst und im rechten Ton das Richtige gesagt. Die Königin? Schon? Ausgezeichnet. Ja, die Königin. Der König würde dich für den Rest deines Lebens verehren, wenn die Impfung erfolgreich ist. Er betet dich ja bereits an. Es ist fantastisch. Er vertraut dir. Struensee hatte nicht geantwortet. Wie ist eigentlich die Situation des Königs? Sie ist kompliziert, hatte Struensee gesagt. Mehr hatte er nicht gesagt. Das war auch, was er dachte. Er glaubte, während dieser Monate seit der Heimkehr aus Europa verstanden zu haben, dass die Situation des Königs genau das war, kompliziert. Es war ein unerhörter Augenblick gewesen, als Christian sich in Paris mit den Enzyklopädisten unterhalten hatte. Und einige Wochen lang hatte er geglaubt, Christian könne heil gemacht werden, dass dieser kleine Knabe zwar einen Frostschaden in seiner Seele davongetragen habe, dass aber noch nicht alles zu spät sei. Christian schien in jenen Wochen aus seinem Dämmerzustand zu erwachen, sprach davon, dass es seine Aufgabe sei, ein Reich der Vernunft zu schaffen, dass der Hof ein Tollhaus sei, aber dass er sich voll und ganz auf Struensee verlasse. Er verließ sich voll und ganz, das wiederholte er ständig. Aber die Motive dieser Zuneigung waren so rätselhaft, fast schon bedrohlich. Struensee solle sein Stock werden, hatte er gesagt. Als sei er aufs Neue ein Kind geworden, habe den Knüppel von dem entsetzlichen Überwacher erobert und ihn jetzt einem neuen Vasallen in die Hand gegeben. Struensee hatte gesagt, er wolle kein Stock sein, nicht einmal ein Schwert und kein Rächer. Das Reich der Vernunft könne nicht auf Rache gegründet werden. Und sie hatten gemeinsam wie eine Liturgie ein übers andere Mal den Brief gelesen, den Voltaire an ihn geschrieben hatte, und über ihn das Licht, die Vernunft. Aber Struensee wusste gleichzeitig, dass dieses Licht und diese Vernunft sich in den Händen eines Knaben befanden, der das Dunkel in sich trug, wie eine mächtige, schwarze Fackel. Wie sollte dieses Licht geboren werden können? Dennoch hatte das Bild vom Stock etwas, das Struensee gegen seinen Willen angezogen hatte, War der Stock notwendig für die Veränderung? Voltaire hatte etwas gesagt, das sich in ihm festgesetzt hatte, über die Notwendigkeit, oder hatte er gesagt, die Pflicht, sich durch den Spalt hindurchzudrängen, der plötzlich in der Geschichte aufgetan werden konnte. Aber Diderots Gruß von Voltaire beinhaltete etwas anderes. Er hatte nicht Pflicht gesagt, aber das hatte er gemeint. Und Struensee konnte nachts in seinem Zimmer in diesem grässlichen Schloss erwachen und still daliegen und an die Decke starren und plötzlich denken, vielleicht bin ich es. Und dies ist der Augenblick, der nie wiederkehrt. Aber wenn mich die Macht gefangen nimmt, bin ich verloren und zum Untergang verurteilt. Und ich will nicht. Das ließ ihn schneller atmen, fast ängstlich. Und er begann zu denken, dass dies eine Verantwortung war. Dass es eine unerhörte Verantwortung war und dass dieser Augenblick nie wiederkommen würde. Dieser Augenblick, der Kopenhagen war, dass er es war. Und es war, als sehe er den Spalt der Geschichte sich öffnen. Und er wusste, es war der Spalt des Lebens und nur er konnte sich in diesen Spalt drängen. Dass es vielleicht seine Pflicht war. Und er hatte unerhörte Angst bekommen. Er hatte Ransau gegenüber die Situation des Königs nicht beschreiben wollen. Es hatte sich plötzlich klebrig angefühlt. Ransau war klebrig. Er hatte es vorher nicht gesehen, nicht im Park von Ascheberg, nicht an den wunderbaren Abenden in Rousseaus Hütte. Aber jetzt fühlte er das Klebrige deutlich. Er wollte ihn fernhalten. Kompliziert? Hatte Ransau gefragt. Er träumt davon, ein Licht zu schaffen, hatte Struensee gesagt, und das Reich der Vernunft. Und ich fürchte, dass ich ihm helfen könnte. Fürchte? Hatte Ransau gesagt. Ja, ich habe Angst. Sehr gut, hatte Ransau in einem sonderbaren Ton gesagt. Das Reich der Vernunft, die Vernunft. Und die Königin? Eine bemerkenswerte Frau. Wenn nur die Vernunft nicht von der Hydra der Passion getötet wird, hatte Ransau leichthin gesagt. Hierzu kommt ein Ereignis, das 3 Tage zuvor eingetreten war. Nachher fürchtete Struensee, es falsch interpretiert zu haben, aber das Komplizierte der Situation hatte ihn mehrere Tage lang beschäftigt. Vielleicht hatte er wegen dieses Ereignisses Ransau gegenüber das Wort kompliziert benutzt. Geschehen war Folgendes. Christian und Struensee hatten sich gemeinsam im Arbeitszimmer des Königs befunden. Der Hund hatte, wie üblich, auf dem Schoß des Königs gesessen, und dieser hatte mit der einen Hand eine Reihe von Dokumenten unterschrieben, die Struensee, auf Geheiß des Königs, rein sprachlich bearbeitet hatte. Das war ihre Übereinkunft. Struensee schrieb alles. Er bestand jedoch darauf, dass es sich dabei nur um eine rein sprachliche Bearbeitung handle. Christian hatte langsam und zierlich unterzeichnet und dabei vor sich hingemurmelt, welche Wut wird dies hervorrufen? Bernsdorf, Guldberg. Guldberg soll um seinen Platz wissen. Jetzt soll er seinen Platz kennenlernen. Ich zerschlage das Kabinett. Alles. Struensee hatte ihn wachsam beobachtet, aber nichts gesagt, da er ja die manischen Litaneien des Königs über die Zerstörung, den Vogel Phönix und die Reinigung des Tempels zur Genüge kannte. Alles in Stücke schlagen. Nicht wahr, Struensee? Ich denke richtig, nicht wahr? Struensee hatte darauf ruhig und still geantwortet, ja, Majestät. Etwas muss getan werden mit diesem verrotteten Reich. Ein Licht aus dem Norden, sagte der König emphatisch. Er hatte den Hund geküsst, was Struensee oft Ekel einflößte, und war fortgefahren. Der Tempel muss gesäubert werden. Totale Destruktion. Sie sind einverstanden, nicht wahr? Soweit war alles wohl bekannt. Aber Struensee, der einen Augenblick eine Art Müdigkeit empfunden hatte angesichts des Ausbruchs des Königs, hatte leise und eigentlich für sich selbst gemurmelt, Majestät, Es ist manchmal nicht ganz leicht, sie zu verstehen. Er hatte geglaubt, diese Worte würden an der Aufmerksamkeit des Königs ganz unbeachtet vorübergehen. Doch dieser hatte seine Feder niedergelegt und Struensee angesehen mit einem Ausdruck intensiver Trauer, vielleicht Bestürzung, oder als wolle er Struensee dazu bringen, zu verstehen. »Ja«, hatte er gesagt, »ich habe viele Gesichter.« Struensee hatte den König aufmerksam betrachtet, weil er einen Tonfall wahrgenommen hatte, der ihm neu war. Und der König war fortgefahren, »aber, Dr. Struensee, in dem Reich der Vernunft, das Sie schaffen wollen, gibt es vielleicht nur Platz für Menschen, die aus einem Guss sind?« Und nach einer Weile hatte er hinzugefügt, »aber gibt es da Platz für mich?« Sie schienen abzuwarten. Die Königin hatte nach der Begegnung mit Struensee im Park eine eigenartige Wut verspürt. Sie hatte sie eindeutig als Wut identifiziert. Sie war nicht ruhig. Es war Wut. In der Nacht hatte sie wieder ihr Schlafgewand ausgezogen und intensiv ihre Scham gestreichelt. Dreimal war die Lust in einer großen Welle gekommen, hatte ihr diesmal aber keine Ruhe geschenkt, sondern eben gerade Wut. »Ich bin dabei, die Kontrolle zu verlieren«, hatte sie gedacht. »Ich muss die Kontrolle zurückgewinnen.« Christian, Caroline Mathilde, Struensee, die drei. Sie schienen einander mit Neugier zu betrachten, mit Misstrauen. Der Hof betrachtete sie auch. Sie betrachteten den Hof. Alle schienen zu warten. Manchmal wurden sie auch von außen betrachtet. Etwas später im Herbst wurde ein Brief geschrieben, der in gewisser Weise auf das, was geschehen sollte, vorausdeutet. Ein scharfsichtiger Beobachter, der schwedische Kronprinz Gustav, der spätere König Gustav III., machte in diesem Jahr eine Reise nach Paris und hielt sich eine kurze Zeit in Kopenhagen auf. Er hat etwas gesehen. Etwas, was vielleicht noch nicht geschehen ist, aber vielleicht geschehen wird. Er berichtet in langen Briefen an seine Mutter über die Situation am dänischen Hof. Er ist unzufrieden mit dem dänischen Hof. Findet das Schloss geschmacklos, Gold, Gold, alles ist Gold, übermalt mit Gold, kein Stil. Die Paraden sind erbärmlich. Die Soldaten gehen nicht im Takt, machen zu langsam kehrum, ohne Präzision. Liederlichkeit und Sittenlosigkeit bei Hofe, noch schlimmer als bei uns. Dänemark kann für Schweden kaum eine militärische Bedrohung sein, lautet sein Urteil. Schlechter Geschmack und zu langsames kehrum. Sein größtes Interesse aber ziehen das Königspaar und Struensee auf sich. Er schreibt, aber das Merkwürdigste von allem, das ist der Schlossherr und alles, was ihn umgibt. Man glaubt absolut nicht, er könnte König sein. Er ähnelt unserer schwedischen Kronprinzessin sehr. Und er spricht wie sie, mit dem Unterschied, dass er mehr spricht. Er wirkt schüchtern. Und wenn er etwas gesagt hat, bereut er es, genau wie sie. Und scheint zu fürchten, etwas Falsches gesagt zu haben. Sein Gang ist recht ungewöhnlich. Es sieht aus, als gäben die Beine unter ihm nach. Die Königin ist ganz anders. Sie macht einen entschlossenen, starken und robusten Eindruck. Sie hat eine sehr ungezwungene Art und ist ohne Hemmungen. Sie spricht lebhaft und geistreich, aber auch sehr schnell. Sie ist weder hübsch noch hässlich. Sie ist mittelgroß, aber kräftig, ohne fett zu sein, immer in Reitkleidung, mit Stiefeln. Und alle Damen ihres Gefolges müssen ebenso gekleidet sein wie sie, weshalb man im Theater, ja überall, die Damen ihres Gefolges von den anderen unterscheiden kann. Aber das Bemerkenswerteste ist, schreibt er, dass Struensee Herr im Schloss geworden ist und dass er sogar über den König regiert. Die Unzufriedenheit darüber ist überaus groß und scheint mit jedem Tag zu wachsen. Wenn es in dieser Nation ebenso viel Kraft gäbe, wie es im Augenblick Unzufriedenheit gibt, könnten die Dinge eine ernste Wendung nehmen. Das war im Herbst. Der schwedische Kronprinz, der spätere König Gustav III., er erbt den Thron im gleichen Jahr, meint, etwas gesehen zu haben. Es ist auch etwas geschehen. Guldberg glaubte die Geschichte oft als einen Strom zu sehen, der unaufhörlich wachsend dem Meer entgegenfloss und sich dort mit dem großen Wasser vereinte, das er sich als das Urbild des Ewigen vorstellte. Die Bewegungen des Wassers waren Gottes Wille, er selbst nur der unbedeutende Betrachter am Strand. Das ließ scheinbar nicht viel für ihn übrig in dem großen historischen Geschehen. Doch gleichzeitig hatte er sich gedacht, dass diesem kleinen, unbedeutenden Betrachter, Guldberg, ihm selbst, mit seinen klaren, eisblauen Augen, dank seiner Bedeutungslosigkeit, seiner Zähigkeit und seiner scharfen, nie blinzelnden Augen eine Rolle zugeteilt worden war. Er war nicht nur der Betrachter von Gottes unerbittlicher Macht, sondern auch ein Deuter der Wasserwirbel. Der Strom war seinem Wesen nach unergründlich. Aber einem war es vergönnt, die Unterströme der Wasserwirbel zu sehen, die Logik des Unergründlichen zu meistern und die Geheimnisse des göttlichen Willens zu verstehen. Auch aus diesem Grund hatte er sich zur Sicherheit Informanten zugelegt. Nach dem Treffen mit der Königin-Witwe in der Schlosskirche hatte er verstanden, was seine Aufgabe war. Es war nicht nur die des Deuters. Die Deutung musste ja eine Richtung haben. Die Aufgabe war, ihren kleinen Sohn zu lieben, den kleinen Missgebildeten. Und durch die Liebe zu diesem, dem Unbedeutendsten, würde Gottes Wille am Ende in Dänemark verwirklicht werden. Aber Gottes Wille war vor allem, dass der Schmutz weggebrannt und die aufklärerischen Gedanken in Gottes großem Feuer verbrennen sollten. Das Treffen in der Schlosskirche hatte viel bedeutet. Doch er war kein bezahlter Heiduck geworden. Diese Aufgabe, diese Berufung entsprangen nicht einer Lust, belohnt zu werden. Er konnte nicht gekauft werden. Er hatte dies der Königin-Witwe bei dem Treffen in der Kirche auch sagen wollen. Aber er konnte doch nicht. Das Wort Belohnung hatte ihn gekränkt. Sie hatte nicht verstanden, dass er nicht käuflich war. Er wollte nicht Titel, Belohnungen, Macht. Er wollte der Unansehnliche bleiben, dessen Aufgabe es war, Gottes unergründliche Wasser zu deuten. Er verfolgte die Entwicklung mit großer Sorge. Das hing damit zusammen, dass er glaubte, auch Struensee sei nicht käuflich. Falls er wirklich gekauft werden konnte, so wusste Guldberg noch nicht, womit. Vielleicht war er nicht käuflich. Vielleicht würde dieser große Baum von etwas anderem zu Fall gebracht werden. Aber vorher musste er Struensee durchschauen, erkennen, wo sein schwacher Punkt war. Struensee war ein Emporkömmling. Darin glich er Guldberg selbst. Beide waren sie kleine Büsche zwischen den großen, hochmütigen Bäumen. Er liebte diese Bilder. Busch, Bäume, gefällter Wald und am Ende Triumph. Zuweilen konnte er Struensee mit Liebe hassen. Fast mit Mitgefühl, vielleicht Zärtlichkeit. Aber er wusste, dass es seine Aufgabe war, ihn zu durchschauen. Er fürchtete, dass Struensee keiner von den üblichen Intellektuellen war. Aber er ahnte seinen schwachen Punkt. Nur Guldberg am Ufer des Stroms hatte dies verstanden, dass Struenssees Schwäche paradoxerweise darin bestand, dass er die Macht nicht begehrte. Dass sein heuchlerischer Idealismus echt war. Vielleicht verhielt es sich so, dass Struensee nicht wünschte, sich von der Macht einfangen, korrumpieren zu lassen. Vielleicht lag ihm nichts an dem großen Spiel. Vielleicht war er ein durch und durch reiner Mensch im Dienst des Bösen. Vielleicht hing er einem naiven Traum nach, dass Reinheit möglich sei. Vielleicht wollte er sich von der Macht nicht beschmutzen lassen. Vielleicht würde ihm dies gelingen, dem Schmutz der Macht zu widerstehen. Nicht zu töten, nicht zu vernichten, nicht das große Spiel der Macht zu spielen, rein zu bleiben. Und vielleicht war Struensee deshalb zum Untergang verdammt. Guldberg hatte fast Tag für Tag durch seine Informanten die große europäische Reise aus der Distanz verfolgt. Mit unbeweglichem Gesicht hatte er die Briefe über diese wahnsinnige Verschwendung gelesen. Dennoch war er erst beunruhigt, als die ersten Briefe aus Paris eintrafen. Da hatte er begriffen, dass eine andere Gefahr drohte. Wer hätte das ahnen können? Ransau hätte es ahnen können. Er hatte Struensee empfohlen und hätte es wissen müssen. Die Nachricht von dem Treffen des Königs mit den Enzyklopädisten machte das Maß voll. Im Juni hatte er deshalb ein langes Gespräch mit Graf Ransau geführt. Es war in sachlichem Ton geführt worden. Guldberg hatte einen Teil von Ransaus Lebenslauf rekapituliert, einschließlich seiner angeblichen Spionage für die russische Kaiserin und wie wichtig es, mit Rücksicht auf die unglaublich grausamen Strafen für Landesverrat war, diesen unbedeutenden Vorfall zu vergessen. Er hatte kurz die Prämissen des Spiels skizziert. Sie hatten sich auf gewisse Dinge geeinigt. Dass Struensee ein Parvenu und lebensgefährlich war. Ransau seinerseits hatte hauptsächlich geschwiegen oder Nervosität erkennen lassen. Guldberg hatte alles bekräftigt bekommen. Ransau war ein durch und durch charakterloser Mensch. Er hatte außerdem hohe Schulden. Guldberg hatte sich während des Gesprächs zu der größten Beherrschung gezwungen, damit seine Verachtung nicht erkennbar wurde. Die großen, schönen Bäume konnten gekauft und würden gefällt werden. Aber die kleinen Büsche? Nein. Im Mai war die Lage unklar geworden, deshalb gefährlich. Im Juli hatte er sich zu einer besonderen Berichterstattung bei der Königin Witwe gezwungen gesehen. Sie hatten sich im Hoftheater verabredet, weil ja Gespräche in der königlichen Loge der Königin Witwe kaum als konspirativ verdächtigt werden konnten und sich deshalb wegen des hohen Grades an Öffentlichkeit für den Austausch von Geheimnissen eigneten. Außerdem stimmte das Orchester die Instrumente. Er lieferte eine schnelle, detaillierte Zusammenfassung. Im Mai war die Pockenimpfung des kleinen Kronprinzen durchgeführt worden und erfolgreich gewesen. Das hatte die Position des Schweigsamen gestärkt. Die Intrigenlage sah so aus, dass Holk in Ungnade gefallen war. Ransau zwar in Gnade stand, aber ein charakterloser und ungefährlicher Mensch war. Bernstorff würde zum Herbst seinen Abschied bekommen. Struensee war nicht mehr Ransaus Protégé und bald besaß Struensee die ganze Macht. Dafür hasste Ransau ihn. Betrachtete sich aber als Struensees einzigen und engsten Freund. Brandt stand in Gnade. Der König, jenseits aller Kontrolle, unterschrieb mechanisch die Dekrete. Struensee würde in der kommenden Woche zum Konferenzrat mit einem Jahresgehalt von 1500 Reichstalern ernannt werden. Der Brief bezüglich des Verbots oder des Aussetzens der Verteilung von Ordenszeichen und Belohnungen, den der König in der vergangenen Woche unterzeichnet hatte, war von dem Schweigsamen geschrieben worden. Eine Flut von Reformen stand bevor. »Woher wissen Sie das?« hatte die Königin Witwe gefragt. »Struensee dürfte es Ihnen kaum erzählt haben.« »Aber vielleicht Ransau«, hatte Guldberg da geantwortet. »Ist er nicht Struenseys einziger Freund?« »Struensee hat sich geweigert, zu empfehlen, dass seine Schulden getilgt werden«, hatte Guldberg kurz erklärt. Ein Intellektueller mit Schulden in Konflikt mit einem Aufklärer mit Prinzipien, hatte die Königin Witwe nachdenklich wie zu sich selbst gesagt. Eine Tragödie für beide. Guldberg war in seiner Analyse fortgefahren. Was Struensee kürzlich sprachliche Bearbeitung der Dekrete des Königs genannt hatte, war jetzt unverhohlene Machtausübung. Der König unterschrieb alles, worauf Struensee zeigte. Reformen rollten heran wie eine Flut. Die Pläne, die bald verwirklicht werden sollten, umfassten auch die uneingeschränkte Druckfreiheit, Religionsfreiheit. Dass der Öresundzoll nicht mehr an den Hofstaat, sondern an den Staat gehen sollte. Die Lösung der Bauernfrage und Aufhebung der Leibeigenschaft. Dass die Zuschüsse an unrentable Industrien, die im Besitz des Adels waren, eingezogen werden sollten. eine Reform des Gesundheitswesens sowie eine lange Reihe von Detailplänen, wie zum Beispiel, dass die der Kirche gehörenden Räumlichkeiten in der Amaliegard beschlagnahmt und in Kinderheime umgewandelt werden sollten. Kinderheime für Hurenkinder, hatte die Königin-Witwe bitter hinzugefügt. Und selbstverständlich ein Verbot der Folter bei Verhören. Dieser Punkt, hatte die Königin-Witwe da erwidert, wird auf jeden Fall definitiv aufgehoben werden, wenn diese Ratte gefangen und unschädlich gemacht worden ist. Die Musik war inzwischen fertig mit dem Stimmen der Instrumente, und die Königin-Witwe hatte als letztes flüsternd gefragt, und die Meinung der Königin über Struensee? Über sie hatte Guldberg ebenso flüsternd geantwortet, weiß niemand etwas. Aber wenn jemand etwas weiß, dann bin ich der Erste, der es erfährt. Die Königin ließ sich immer öfter an die Küste fahren. Sie stieg aus und stand wartend ganz unten an der Strandkante. Der Duft war der gleiche, Meer und Tang, aber dennoch nicht der gleiche. Zuerst war es nur Überdruss gewesen, dann wurde es die Vereinigung von Lust und Tod, dann wurde es etwas anderes. Es hing vielleicht mit Struensee zusammen. Sie wollte wissen, was es war. Sie hatte gefragt, wo er war und es erfahren. Deshalb hatte sie ihren Nachmittagsspaziergang zu den königlichen Hofstellen verlegt, wo Dr. Struensee jeden Dienstag und Freitag seine Ausritte zu machen pflegte. Er war tatsächlich da. Deshalb war sie hingegangen, ohne Begleitung von Hofdamen. Sie war hingegangen, um herauszufinden, was es war, das ihr diese Wut machte, und um ihm zu zeigen, wo sein Platz war. Er war damit beschäftigt, sein Pferd zu satteln. Und weil sie beschlossen hatte, ihn auf seinen Platz zu verweisen und wütend war, kam sie direkt zur Sache. »Dr. Struensee«, hatte sie gesagt, »oh, Sie sind mit Ihrem Reiten beschäftigt. Ich will Sie nicht stören. Sie sind so beschäftigt.« »Was machen Sie eigentlich?« »Ich arbeite«, hatte er gesagt. »Was?« »Ich stehe im Dienst des Königs, bereite Schriftstücke vor, führe Gespräche, gebe zuweilen Ratschläge, wenn der König dies wünscht.« »Sie versprachen, mir Reitstunden zu geben. Ich erlaubte Ihnen, es zu versprechen.« »Und dann haben Sie keine Zeit. Keine Zeit. Aber nehmen Sie sich in Acht. Sie könnten in Ungnade fallen. In Ungnade.« Er hatte daraufhin aufgehört, sein Pferd zu satteln, sich umgewandt und sie nur mit Verblüffung angesehen, vielleicht mit Irritation. »Darf ich fragen?« hatte sie mit so unkontrollierter Stimme hinzugefügt, dass sie es einen Augenblick selbst gehört hatte und von Scham erfüllt wurde. »Darf ich fragen, ob diese Arbeit so notwendig ist? Darf ich das fragen? Und das darf ich. Was ist denn...« »Soll ich antworten?« hatte er gefragt. »Tun Sie das, Dr. Struensee!« Es kam so plötzlich. Sie hatte es nicht erwartet. Er hatte ihr mit einer plötzlichen Wut geantwortet, die sie beide überrascht hatte. »Majestät, mit allem Respekt!« »Ich arbeite wirklich«, hatte er mit leisem Ingrimm gesagt. »Aber nicht so viel, wie ich sollte. Das, woran ich arbeiten sollte, erfordert Zeit. Ich habe sie nicht. Ich muss auch schlafen. Ich bin nicht gut genug. Doch niemand soll sagen, dass ich es nicht versuche. Ich weiß sehr wohl, was ich nicht tue. Leider, Majestät, leider. Ich sollte daran arbeiten, dieses verdammte Dänemark anständig zu machen. Sollte an den Rechten der Bauern arbeiten. Ich tue es nicht. Daran, den Hofstaat um die Hälfte zu verkleinern. Mindestens. Das tue ich auch nicht. Daran, die Gesetze zu ändern, sodass Mütter unehelicher Kinder nicht mehr bestraft werden. Nicht mehr bestraft werden. Das tue ich nicht. Daran, dass die heuchlerischen Strafen für Untreue abgeschafft werden, das tue ich auch nicht, meine hochverehrte Königin. Es ist so unfassbar viel, woran ich nicht arbeite, wie ich sollte, aber nicht kann. Ich kann auch lange fortfahren mit anderen Beispielen für das, woran ich nicht arbeite. Ich kann...« Er hatte plötzlich innegehalten. Er wusste, dass er sich vergangen hatte. Es war ein langes Schweigen eingetreten. Dann hatte er gesagt, ich bitte um Vergebung. Ich bitte, dass Sie mir vergeben wegen dieser, ja, unverzeihlichen Übereilung. Plötzlich hatte sie sich vollkommen ruhig gefühlt. Ihre Wut war verschwunden. Nicht, weil sie ihm seine Grenzen gezeigt hatte, nicht, weil ihr ihre Grenzen gezeigt worden waren. Nein, sie war einfach fort. Was für ein schönes Pferd, hatte sie gesagt. Ja, wie schön die Pferde waren. Wie wunderbar es sein musste, zwischen diesen schönen Tieren zu arbeiten. Ihre Haut, ihre Nüstern, ihre Augen, die sie ganz ruhig und still betrachteten. Sie trat zu dem Pferd, strich ihm über die Lende. So ein schönes Tier. Glauben Sie, dass Pferde ihre Körper lieben? Er antwortete nicht. Sie strich weiter den Hals, die Mähne, den Kopf. Das Pferd stand ganz still und wartete. Sie wandte sich nicht zu Strohensee um, sagte nur leise, »Verachten Sie mich?« »Ich verstehe nicht«, sagte er. »Denken Sie, ein kleines, schönes Mädchen, 17 Jahre, dumm, nichts von der Welt gesehen, nichts verstanden, ein schönes Tier, ist es so?« Er schüttelte nur den Kopf. »Nein.« »Und was bin ich dann?« Er hatte begonnen, das Pferd zu striegeln, langsam. Dann hielt seine Hand inne. »Lebendig? Was meinen Sie?« »Ein lebendiger Mensch.« »Also, das haben Sie gesehen?« »Ja, das habe ich gesehen.« »Wie gut«, hatte sie sehr still gesagt. »Wie gut. Es gibt nicht so viele lebendige Menschen in Kopenhagen.« Er sah sie an. »Das können Sie nicht wissen, Majestät. Es gibt auch außerhalb des Hofes eine Welt.« Sie dachte, es ist wahr, aber dass er es wagt, das zu sagen. Er hat vielleicht etwas anderes gesehen als das gepanzerte Kriegsschiff oder den Körper. Er sieht etwas anderes und er ist mutig. Aber sagt er es, weil er mich für ein kleines Mädchen hält? Oder sagt er es, weil es wahr ist? »Ich verstehe«, hatte sie gesagt. »Sie denken, dass sie nicht viel von der Welt gesehen hat, nicht wahr? Was meinen Sie? 17 Jahre, nie außerhalb des Hofes gelebt, nichts gesehen.« »Es sind nicht die Jahre«, hatte er da gesagt. »Manche werden 100 Jahre und haben dennoch nichts gesehen.« Sie sah ihn offen an und spürte zum ersten Mal, dass sie keine Angst hatte und auch nicht wütend war, sondern nur ruhig und neugierig. »Es macht nichts, dass Sie böse geworden sind«, sagte sie. »Es war so schön, jemanden zu sehen, der brannte, der lebendig ist. Ich habe das noch nie gesehen. Es war so schön. Jetzt können Sie anfangen zu reiten, Dr. Strohensee.« Das Kabinett war versammelt, ausnahmsweise einmal vollzählig, als der König mitteilen ließ, dass Dr. Med. Johann Friedrich Strohensee zum königlichen Vorleser mit dem Titel Konferenzrat ernannt worden sei. Das war erwartet worden. Keiner verzog eine Miene. Er teilte außerdem mit, dass für weitere Kabinettssitzungen vor Ende September keine Veranlassung bestehe und dass die königlichen Dekrete, die er in der Zwischenzeit unterzeichnete, keiner Bestätigung durch das Kabinett bedürften. Ein eisiges, gelähmtes Schweigen trat ein. Dies war nicht erwartet worden. Was bedeutete es praktisch? »Gleichzeitig will ich allergnädigst mitteilen«, schloss der König, »dass es mir am heutigen Tage beliebte, meinen Hund Vitrius zum Reichsrat zu ernennen. Und soll er hinfort mit der Ehrerbietung behandelt werden, die diesem Titel angemessen ist?« Es wurde sehr lange, sehr still. Dann erhob sich der König ohne ein Wort. Alle folgten seinem Beispiel, und der Saal leerte sich. Im Gang davor sammelten sich für einige Augenblicke kleine Gruppen, die sich rasch auflösten. Während dieser kurzen Zeit gelang es jedoch Guldberg, mit dem Hofmarschall Graf Holk und dem Außenminister Graf Bernstorff einige Worte zu wechseln. Das Land, sagte er, steht jetzt vor der schwersten Krise seiner Geschichte. Treffen heute Abend um 10 bei der Königin Witwe. Es war eine eigenartige Situation. Guldberg meinte, sowohl die Befugnisse seines Titels als auch die Etikette zu übertreten, aber keiner der beiden anderen hatte daran Anstoß genommen. Und er hatte anschließend, gänzlich unnötig, wie er später dachte, hinzugefügt, absolute Geheimhaltung. Bei der Vormittagssitzung am folgenden Tag gab es nur 3 Anwesende. Es waren König Christian VII., sein Hund, der Schnauzer Vitrius, der neu ernannte Reichsrat, und Struensee. Struensee hatte dem König Dokument auf Dokument gereicht, doch nach einer Weile hatte dieser mit einer Handbewegung ein Zeichen gegeben, dass er eine Pause in der Arbeit zu machen wünsche. Der König hatte unverwandt auf die Tischplatte geschaut. Er hatte nicht mit den Fingern getrommelt, er hatte keine Spasmen. Sein Gesicht schien nur von einer so großen Trauer gezeichnet, dass Struensee für einen Augenblick Angst bekam. Oder war es vielleicht eine unerhörte Einsamkeit? Ohne den Blick zu heben und mit einem Tonfall absoluter Ruhe und großer Konzentration hatte der König dann gesagt, die Königin leidet an Melancholia. Sie ist einsam. Sie ist eine Fremde in diesem Land. Es ist mir nicht möglich gewesen, diese Melancholie zu lindern. Sie müssen diese Bürde von meinen Schultern nehmen. Sie müssen sich ihrer annehmen. Nach einer Weile des Schweigens hatte Struensee gesagt, mein einziger Wunsch ist, dass das gegenwärtige, gespannte Verhältnis zwischen den Eheleuten aufhören möge. Der König hatte nur wiederholt, Sie müssen diese Bürde von meinen Schultern nehmen. Struensee hatte auf die Papiere gestarrt, die vor ihm lagen. Christian hob nicht den Blick. Der Hund lag schlafend auf seinen Füßen. Struensee wurde nicht klug aus der Königin. Ihr Wunsch, reiten zu lernen, war verblüffend gewesen. Sie verblüffte ihn fast immer, die wenigen Male, da sie sich begegneten. Er glaubte, sie wachsen zu sehen, wusste aber nicht, wo es enden würde. Die Vorbereitungen für die erste Reitlektion waren problemlos gewesen. Aber als der Zeitpunkt gekommen war, erschien sie in Männerkleidern. Keine Frau aus dem Königshaus war je wie ein Mann geritten, also mit gespreizten, auf beiden Seiten des Pferds hängenden Beinen. Es galt als obszön. Dennoch war sie in einem männlichen Reitanzug gekommen. Er hatte das nicht kommentiert. Er hatte sie sanft an der Hand gefasst und sie zur ersten Lektion an das Pferd herangeführt. Die erste Regel, hatte er gesagt, ist Vorsicht. Und die zweite? Mut. Die zweite gefällt mir besser, hatte sie da gesagt. Das Pferd war sorgfältig ausgewählt worden. Es war sehr ruhig. Sie waren eine Stunde im Bernstorff-Park geritten. Das Pferd war sehr gleichmäßig ausgeschritten. Alles war sehr gut gegangen. Sie war geritten. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Offene Felder. Gehölze. Struensee war an ihrer Seite geritten. Sie hatten über Tiere gesprochen. Wie die Tiere sich bewegten. Ob Tiere träumen konnten. Ob sie Vorstellungen vom eigenen Leben hatten. Ob ihre Liebe einem Bestimmten vorbehalten war. Ob sie selbst ihre Körper erleben konnten, wie sie die Menschen sahen, wie die Träume eines Pferdes waren. Die Königin hatte gesagt, sie stelle sich die Pferde anders als andere Tiere vor. Dass sie als Unbedeutende geboren würden, mit allzu langen Beinen. Aber sich bald ihres Lebens bewusst würden, ihres Körpers und zu träumen begännen. Dass sie Angst empfänden oder Liebe, dass sie Geheimnisse besäßen, die man in ihren Augen lesen konnte, wenn man nur in sie hineinschaute. Es war nötig, in ihre Augen zu schauen. Dann verstand man, dass Pferde träumten, wenn sie schliefen. stehend, von ihren Geheimnissen umschlossen. Er hatte gesagt, ich verstehe, dass ich nie in meinem ganzen Leben gewagt habe, in die Träume eines Pferdes zu blicken. Und da hatte die Königin gelacht, zum ersten Mal in ihrer bald 3 Jahre langen Zeit in Kopenhagen. Schon am nächsten Tag hatte das Gerücht die Runde gemacht. Struensee war im Gewölbegang des Schlosses der Königin Witwe begegnet. Sie hatte ihn angehalten. Ihr Gesicht war wie Stein gewesen. Ihr Gesicht war streng genommen immer wie Stein, aber jetzt lag darunter eine Wut, die sie fast furchterregend machte. »Dr. Struensee«, hatte sie gesagt. »Ich bin darüber informiert worden, dass die Königin in Männerkleidern auf einem Pferd geritten ist und rittlings auf dem Pferd. Ist das richtig?« »Das ist richtig«, hatte er gesagt. »Es ist ein Verstoß gegen die Etikette und unwürdig.« In Paris, hatte er erwidert, reiten die Damen immer auf diese Art. Auf dem Kontinent betrachtet niemand das als unwürdig. In Paris, hatte sie schnell entgegnet, gibt es viel Unsittlichkeit. Wir brauchen das alles nicht nach Dänemark zu importieren. Er hatte sich verneigt, aber nicht geantwortet. Nur noch eine Frage, Dr. Struensee, was diese kontinentalen Gedanken angeht. Er hatte sich leicht verneigt. Was ist das endgültige Ziel dieser Aufklärer? Ich frage mich nur. Er hatte seine Worte mit Bedacht gewählt, aus der Erde einen Himmel zu erschaffen, hatte er dann mit einem leichten Lächeln gesagt. Und was geschieht dann mit dem richtigen Himmel? Ich meine damit Gottes Himmel? Er hatte dann mit einem ebenso milden Lächeln gesagt, der wird dann, ihrer Meinung nach, weniger notwendig. Die Königin Witwe hatte in dem gleichen ruhigen Tonfall gesagt, ich verstehe, deshalb müssen diese Lästerer auch zermalmt werden. Dann hatte sie sich umgewandt und war gegangen. Struensee hatte lange still dagestanden und ihr nachgesehen. Er hatte gedacht, eigentlich bin ich kein mutiger Mensch. Ich kann einen eiskalten Hauch der Angst verspüren, wenn eine alte Frau mich anspricht. Wenn man einen Spalt in der Geschichte sieht und weiß, dass man sich hineindringen sollte, ist es dann richtig, dass ein Mann, der Angst vor einer alten Frau verspüren kann, diese Aufgabe auf sich nimmt? Später dachte er, der Widerstand beginnt sichtbar zu werden. Nicht nur eine alte Frau. Der Adel, Guldberg. Es sind viele. Der Widerstand wird sich bald sehr klar abzeichnen. Die dagegen sind, werde ich wohl erkennen können. Aber wer steht auf meiner Seite? Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.